Die Münchner Philharmoniker machen den Anfang unter der Leitung von Fritz Rieger mit Variationen über ein Lied aus der Bettleroper. Und diese Variationen hat Peter Jonah Korn geschrieben. Thank you. Thank you.

Das ist das Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit den Münchner Philharmonikern und am Pult Fritz Rieger. Variationen über ein Lied aus der Bettleroper Opus 26 von Peter Jonah Korn. Ein Klassiker der geistlichen Literatur ist das Magnificat. Hier hören wir eine Version von Dorothea Hofmann mit der Mezzosopranistin Alice Oskera-Burkhardt und dem Münchner Rundfunkorchester unter Sean Edwards. Et exultavit, et exultavit, et exultavit. Thank you. Applaus in der Herz-Jesu-Kirche in München für Alice Oskara Burkhardt und das Münchner Rundfunkorchester, geleitet von Sean Edwards. Das war das Magnificat für Frauenstimme und Orchester von Dorothea Hofmann. Mozart hat ein Kegelstadt-Trio komponiert. Hans Löper ein Anstatt-Kegelstadt-Trio. Gerd Starke Klarinette, Fritz Ruf Bratsche und Wolfgang Sawallisch am Klavier. Thank you. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, gerade mit dem Anstatt-Kegelstadt-Trio von Hans Löper, mit Gerd Starke, Fritz Ruf und Wolfgang Sawallisch und jetzt mit dem ersten Quartett von Hans Müller-Oertling. Das Kellerquartett spielt für uns. Thank you. Thank you. das erste Streichquartett von Hans Müller-Oertling mit dem Kellerquartett im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Immer alles auszuschreiben, fertig zu beschreiben oder auszumalen ist gar nicht so interessant. Manchmal sind Skizzen, die noch was offen lassen, doch viel spannender. Friedrich Rippig hat 8 Stücke für Klavier geschrieben, die er als Skizzen bezeichnet. Paul Sanders spielt sie uns. Thank you. Paul Sanders mit Skizzen von Friedrich Rippich im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Michael Rüggeberg fühlte sich von der Muse geküsst, und zwar von Euterpe, der Muse der Tonkunst, und hat was für 4 Hackbretter geschrieben. Ein Ensemble um Marianne Kirch. Thank you. Ein Ensemble um Marianne Kirch mit Euterpe von Michael Rüggeberg für vier Hackbretter.